Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5, Jena, den 25. Oktober 94. Ich habe auf meinen ersten philosophierenden Brief an Goethe noch nicht die Antwort, die erst in einigen Tagen versprochen ist, sonst würde ich dir meinen und seinen Brief schon heute beilegen. Ich will dir lieber die Sachen selbst schicken, als aufs Neue darüber schreiben, weil ich sonst aus diesem Gedankenkreis gar nicht herauskomme. In meinen Briefen an ihn wirst du dann auch das Wichtigste von unseren neulichen Unterredungen, ästhetische Dinge betreffend, finden, weil ich mich mehrmals darauf beziehe. Über seinen Satz in dem Aufsatze, den ich dir schickte, dass wir Tiere schön nennen, denen neben Befriedigung des Notwendigen noch Kraft zu willkürlichen Handlungen übrig bleibe, merke ich nur dies einzige an. Obgleich durch dieses Kennzeichen der Begriff des Schönen noch gar nicht bestimmt wird, so stimmt es doch gewiss damit überein. Das Kamel und der Esel haben überflüssige Masse, aber nicht Überfluss der Kraft. Vielmehr müssen wir beim Kamel besonders diesen Überfluss als eine Hinderung der Kraft hässlich finden. Es ist gewiss nicht unbedeutend, den Überfluss, sobald er den Zweck nicht einschränkt oder die Kraft nicht hindert, als ein Element des Schönen anzunehmen. Und mir scheint, dass man aus dem innersten Wesen der Schönheit auf diese Bemerkung geführt werden muss. Die Schönheit ist ein Effekt der Einbildungskraft oder, wenn du willst, ein Objekt derselben. Wenn etwas Intellektuelles oder überhaupt Vernunftmäßiges schön werden soll, so muss es erst sinnlich und ein Gegenstand der Einbildungskraft werden. Von der Einbildungskraft aber wissen wir, dass sie allen ihren Vorstellungen sinnliche Vollständigkeit, materielle Totalität zu verschaffen sucht. Der Verstand braucht aber von einer Vorstellung der Einbildungskraft nicht alle Teile, nicht das ganze Mannigfaltige. Diese gibt ihm also mehr, als er braucht, und gerade dadurch entsteht die Schönheit. Jede ihrer Vorstellungen ist durchgängig bestimmt, und diese durchgängige Bestimmtheit ist ein Überfluss für den Verstand. Dass dieser Überfluss aber eine Conditio sine qua non der Schönheit sei, können wir daraus abnehmen, dass ein Gleichnis zum Beispiel seine Schönheit ganz verliert, wenn man es dieses Überflusses beraubt, wenn man das Individuelle Allgemeine ausdrückt und die Punkte der Ähnlichkeit mit technischer Genauigkeit andeutet. Meine Resultate über die Schönheit gewinnen nun bald eine sehr gute Übereinstimmung. Davon bin ich nun überzeugt, dass alle Misshelligkeiten, die zwischen uns und unsersgleichen, die doch sonst im Empfinden und in Grundsätzen so ziemlich einig sind, darüber entstehen, bloß davon herrühren, dass wir einen empirischen Begriff von Schönheit zum Grunde legen, der doch nicht vorhanden ist. Wir mussten notwendig jede unserer Vorstellungen davon mit der Erfahrung im Widerstreite finden, weil die Erfahrung eigentlich die Idee des Schönen gar nicht darstellt, oder vielmehr, weil das, was man gewöhnlich als schön empfindet, gar nicht das Schöne ist. Das Schöne ist kein Erfahrungsbegriff, sondern vielmehr ein Imperativ. imperativ, es ist gewiss objektiv, aber bloß als eine notwendige Aufgabe für die sinnliche, vernünftige Natur. In der wirklichen Erfahrung aber bleibt sie gewöhnlich unerfüllt, und ein Objekt mag noch so schön sein, so macht es entweder der vorgreifende Verstand augenblicklich zu einem vollkommenen oder der vorgreifende Sinn zu einem bloß angenehmen. Es ist etwas völlig Subjektives, ob wir das Schöne als schön empfinden, aber objektiv sollte es so sein. Ich weiß nicht, ob ich mich deutlich genug ausgedrückt habe, ich werde aber an einem andern Orte ausführlicher darüber sein. Schicke mir das Manuskript von Goethe wieder, ich habe keine Abschrift davon. Mein erster Beitrag zu den Horen, der Anfang meiner Briefe, ist schon an Goethe abgegeben. Ich hätte dir das Manuskript zuerst geschickt, wenn nicht dadurch ein Aufenthalt entstanden wäre. Hoffentlich aber erhalte ich sie in wenigen Tagen zurück. Ich bin sehr gut mit diesem Anfang zufrieden, und ich auguriere, dass auch du es sein wirst. Möchtest du nur auch bald etwas liefern, dass ich dich wenigstens gleich in dem zweiten Stücke, welches sogleich nachfolgt, gedruckt sehen könnte. Von der Thalia erscheinen noch zwei Stücke. Eins ist schon ganz abgedruckt, und das andere ist besetzt, so daß ich Schlegels Aufsatz nicht mehr platzieren kann. Er wird aber im Merkur wohl unterkommen können. Seinen Aufsatz habe ich bei Humboldt gelesen, aber ob ich gleich die Idee nicht wegwerfen will, so hat mich seine Erklärung und Ausführung wenigstens nicht ganz befriedigt, und ich finde noch viel Willkürliches darin. Pindar hat mir nie behagen wollen, und mein erstes Gefühl empörte sich auch gegen diese Wegwerfung des Genies. Bei Dannecker will ich sondieren, zweifle aber, dass er sein Vaterland verlassen wird, teils wegen einer sehr zahlreichen Verwandtschaft, die ihn dort fesselt, teils weil er sich bedenken wird, den Schein der Undankbarkeit gegen das herzogliche Haus, dem er seine ganze Bildung zu danken hat, auf sich zu laden. S.